Hallo liebe Gäste, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine kleine schlechte Nachricht für euch. Aufgrund von technischen Problemen kann Dominik zurzeit nicht aufnehmen, sodass wir einige Wochen pausieren werden und dann wie gewohnt für euch zurück sind. In der Zwischenzeit ändert sich das Format leicht. Ich werde mir zur Überbrückung einige Gäste einladen und mit diesen über Filme und andere interessante Themen aus der Filmwelt quatschen. Nächste Woche Freitag geht es damit los. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, wie immer in der letzten Reihe Parkett. Bis bald und sanfte Grüße.